Das Thema meines Vortrages: Im Strom des flutenden, leuchtenden Alls. Gustav Frenzel. Und lassen Sie mich aus seiner Lebenskunde mit ein paar Worten von ihm beginnen. Es sind zu allen Zeiten menschlicher Vergangenheit Einzelne aufgetreten, die des langsamen, mühsamen Menschenweges unwillig die Menschen mit einem einzigen Schwung eine weite Strecke vorwärts, ja bis zum reinen, wahren, guten und schönen, haben fördern wollen. Vorspringend flogen ihre goldenen Speere in dem Morgendunst der Zukunft. Und sie stießen und drängten, Heilige, Wagende, die Menschheit eine Strecke weiter und gaben ihr erfrischte Sehnsucht, gaben ihr neuen Mut. Außer in den Händen weniger leben die Werke des Dichters der Nordmark, Gustav Frenzel, unbekannt und ungenannt in unserer Gegenwart. Einst gingen sie in hohen Auflagen in unser Volk, gingen darüber hinaus in 68 Übersetzungen und in 15 Sprachen in alle Welt. Sein Jörn Uhl erlebte in erster Auflage mit 100.000 Exemplaren, die in wenigen Wochen verkauft waren, einen unbestrittenen Welterfolg. Aber in den vordergründigen Betrieben unserer Gegenwart, darin ja die Kritik Vorrang vor der Frage des Menschseins, die Hektik Vorrang vor den ewigen Fragen hat, will das Werk eines der größten Psychologen der Menschheit sich nicht mehr einfügen lassen. Dennoch bleibt das Werk Gustav Frenzels eine geistige Macht, die weit über den Geist in den Bereich der Seele hinausgreift und unserer Zeit vorauseilt. Was seine Seele in Mühe und Arbeit einfacher Menschen, in Leiden, Leidenschaften, Kämpfen und Untergängen erlebte, was aus dieser Seele sich an Glaubenskräften erhob, ist zeitlos, ist an keine Gegenwart gebunden. Frenzels Heimat war die Dithmarscher Nordseemarsch, war das weite ebene Land, von dem er schrieb, dass es oft so endlos, ziellos und farblos daliegt, so unsagbar traurig, so zum plötzlichen Aufschluchzen. Der Mensch hat diesem Land nichts von seiner Großartigkeit und seinen schönen Ernst nehmen können. Im Osten die dunkelbraunen, heiligen Höhen der Geest, im Westen der lange gerade Zug des Deiches, wochenlange starke Weststürme, heller sonniger Wind und Regentage, dass man nicht mehr an die Sonne glaubt. Im Winter Gewitter und wieder Sonnenschein und schwerere Schneefälle. Dies ist das Landschaftsbild, das Gustav Frenzel in seiner Schlichtheit so seltsam still, feierlich und groß werden ließ. Und wem diese Landschaft, schrieb er, nicht zu Herzen ginge, der müsste wohl ein Herz von Stein haben. Und diese Landschaft konnte keine oberflächlichen und leichtfertigen Menschen tragen, sondern harte, ernste und würdige Menschen guten Willens. In dieser Landschaft, in diesem Dithmarsch, lag sein Heimatdorf, lag das Dorf Barlt, darin Gustav Frenzel am 19. Oktober 1863 das Licht der Welt erblickte. Es war ihm recht, schrieb er später, in diesem Land und in diesem Dorf geboren zu sein, hier seine Jugend verleben zu dürfen. Und bis zu seinem Tod blieb er diesem Land und diesem Dorf verbunden. der uralten Heimat seines Geschlechts, im bescheidenen Haus seiner Vorfahren. Diese waren aus altem Dithmarscher Geschlecht gekommen, waren Landleute, Hirten oder Handwerker gewesen. Ihr Charakter durch die Schicksale dieser Landschaft, durch Stürme und Fluten geprägt worden. Beide Eltern, aus Dithmarscher Erde gewachsen, obwohl arm, waren sie dennoch edelste königliche Menschen. Tüchtig und fleißig der Vater, der sich bei schwerster Arbeit seines Tischlerberufes und bei aller Armut eine vornehme Gesinnung bewahrte, der lauter Mut, helle Sonne und frischer Wind war, der mit seinem herzlichen und mitfühlenden Nachspüren nach Menschenleid vielen Menschen Gutes tat. Die Mutter kam von der Geest. Ihre Seele sei nach dem Dunklen, nach dem Sorgenvollen gerichtet gewesen. Sie sei die treueste und sorgsamste Mutter gewesen, aber immer voll Not, voll innerer Unruhe, immer mutlos und bedrückt. Zeit seines Lebens hat sich Gustav Frenzen einem Gefühl des Dankes hingegeben, eine gute und liebe Mutter gehabt zu haben, einer stillen, immer für ihre Familie lebende Sorgerin, die ihren Kindern Vorbild und Führerin im Leben war. Von heimlicher Verehrung umgeben, habe sie als guter Geist ihre Kinder in das Leben geleitet. Von einer eingeborenen und angeborenen Frömmigkeit schrieb Gustav Frenzen, welche die strenge, aber doch helle Natur des Landes und die Schicksale darin dem Volke gegeben hat, war das Wesen der Eltern geprägt. Sie hatten Ehrfurcht vor einer verborgenen ewigen Macht, die sie als vernünftig und gütig empfanden, darauf sie ihr Leben wagten, daraus ihr Leben getragen wurde. Es sei ein Glaube gewesen, der auf dem Grund heidnischer Zeit gewachsen, und es sei die vieltausendjährige Urreligion gewesen, die man trotz Christentum nicht aus den Seelen dieser Menschen habe herausreißen können. Trotz Kirche und Pastor, trotz Kirchgang an den Feiertagen, seien sie in ihrer innersten Seele mit der ewigen Kraft, die wunderbar und übermächtig das Weltall durchflutet, eins gewesen. Und dieses innerste Einssein, dieses zu Gott gehören, dieses im göttlichen Machtbereich sein, das sei den Eltern Glaube und Frömmigkeit gewesen. Mehr nicht, schrieb Gustav Frenzen. Und von diesen Eltern wurde Frenzen erzogen und in das Leben geführt. Unter der Obhut dieser Eltern erlebte er eine wohlbehütete, aber dennoch freie und köstliche Kindheit. In niedriger Stube, am Sofatisch, in der Werkstatt des Vaters, mit Säge, Hobel und Hammer hantieren, im kleinen Garten, auf den Feldern oder am Strand oder auf der lindenbeschatteten Dorfstraße, die voll ländlichen Lebens war, mit munteren Jungen und Mädeln, die bei jedem Spiel dabei waren, hinter Büschen und Bäumen, hinter den Grabsteinen des alten, verfallenen Kirchhofes, wurden in Knabenkriege Feinde belichtet und beschlichen. Ein spielseliger Junge, von leicht erregbarem Gemüt, daneben aber schon ein verstecktes, mühsames und noch vergebliches Suchen und Spüren nach seelischen Dingen mitging. Zuweilen habe ihm eine unwillkürliche Neigung getrieben, sich von den Dingen und Geschehnissen um ihn herum zu trennen, gewissermaßen seelisch zur Seite zu treten. Später hat er im Hilligen Leih Kai Jans von seiner eigenen Jugend sagen lassen. Das Stadtkind, was sieht das Stadtkind von der Welt, von Natur und Menschenleben? Einen armseligen, kleinen, hässlichen Ausschnitt. Aber das Dorfkind sieht die ganze Welt mit allem, was darin ist, im Kleinen. Er war ein scheues, vorsichtiges Kind. Er stand abseits und sah mit verwunderten Augen auf das Leben. Er spielte wohl mit anderen Kindern, aber es geschah oft, dass es aus dem spielenden Haufen herauskam, wie willenlos, als träte ein Unsichtbarer zu ihm und sagte mit leisem Ernst, geh ein wenig zur Seite. Und dann wurden die Augen des Kindes still und stiller. Aber dennoch sei das Kinderleben das allerschönste Leben gewesen. Und Frenzen meinte später, dass sein Leben schöner, ruhiger und voller gewesen wäre, wenn er ungehindert so hätte fortwachsen können. Auch die Schule war einbezogen, darin im Verkehr mit lebensfrohen Kameraden und einem würdigen, mitten im Leben des Dorfes stehenden Lehrer in bunter, weiter Dorfnatur alle Künste des Lebens gespielt wurden. Aber seine ehrgeizigen Eltern sahen als höchstes und vornehmstes, dass ihr Junge die Lateinschule besuchen sollte, um später Pastor zu werden. Und so geht er als 14-Jähriger nach Meldorf in die Lateinschule. Er kam in eine Schule, die sich anmaßte, die Grundlage einer humanistischen Bildung zu legen. Aber in allen wichtigsten Dingen des Humanen, des Menschlichen, kläglich versagte. Im Suchen nach ewiger Wahrheit, im Verständnis der Natur, in der Geschichte des eigenen Volkes und der Menschheit, wurde der junge, hilflose Mensch ungebildet gelassen und irre geführt. Da wurde dem wehrlosen, unwissenden Knaben die alte Kirchenlehre, dieses sinnlose, zum Teil hässliche und untermenschliche Gedankengebilde, als zweifellose, göttliche Wahrheit dargeboten, wodurch eine quälende Verwirrung in jedem empfindlichen Gemüt entstehen musste, da es ja nicht wusste, wo denn nun Wahrheit, Rat und Recht und wo das schöne menschliche Leben. Aber die weite, schöne Natur wurde nicht gezeigt. Und so fühlte sich der Junge eingeklemmt, kläglich und verwirrt in der Bankreihe zwischen den anderen zu sitzen, inmitten einer Schulart, die nichts von künstlerischer Begabung, von der Begabung des Bildens wusste, sondern nur von der Begabung der Wissenschaft, des Schullernens. Dazu Lehrer, die zu stumpf waren, um Knaben zu verstehen und zu führen. Gewiss, so bekannte Gustav Frenzen später, habe seine Natur viel heftiger gefühlt. Und er habe gewusst, dass andere weniger hart von der Schulzeit geredet haben. Er aber habe die Schule so empfunden, habe das Gefühl gehabt, nicht nur einer nutz- und sinnlosen Betätigung unterworfen gewesen, sondern auch noch irregeführt worden zu sein. Langsam, mühsam und schwer behindert sei er durch diese Schule gegangen. Auf den sonnabendlichen Heimwegen aber, über die Heide von Meldorf nach Barth, seien dann Gesichter und Träume mit ihm gegangen, und eine Fülle von Erscheinungen hätten ihn begleitet. Mit seiner Fantasie, mit seiner Sehnsucht, mit seiner Liebe, mit allem Besonderen und mit allem Wertvollen seines Wesens. Sei er auf dem Weg nach der Zukunft gewesen. Und später stellte er sich die Frage, warum er nicht aus dem Käfig der Schule ausgebrochen sei, wie es andere taten. Aus heißer Liebe zu seinen Eltern, die seinetwegen wegen des Schulgeldes in Schulden gerieten, habe er es nicht übers Herz bringen können, Vater und Mutter zu enttäuschen. Als Primaner verließ er Meldorf, versuchte in Schleswig Aufnahme zu finden, wurde aber dort aus Vertrauensmangel zu seiner Zukunft abgewiesen. In Husum, der grauen Stadt am grauen Meer, fand er schließlich freundliche Aufnahme. Verständnis und gütige Hilfe durch den dortigen Direktor der Schule. Ein helles, heiteres Leben tat sich ihm auf. Als ein werdender Mensch fand er freundliche Beachtung. Eine ruhige, glückliche Stimmung kam über ihn. Abends las er Theodor Storm, den er in Husum auf der Straße begegnete. Und er las Turgenev und erlebte mit festlicher Empfindung ihre Kunst. Und hier in Husum wagte er die ersten poetischen Versuche. Aber auch in Husum wurde Gustav Frenzen nicht heimisch. Zu schmal waren ihm die Kleinbürger dieser Stadt und zu fremd die Großbürger in ihrem Beruf und noch fremder die in ihrer lateinischen Bildung verhafteten Gelehrten. Er wurzelte in einer besonderen Weise, in einer tieferen Schicht deutschen Volkes und deutschen Wesens, schrieb er. Denn er kam aus grauer Vorzeit her, aus ganzer Breite, aus reinem Bauernblut, aus guter alter Bauernkultur. Denn daheim, im Heimatdorf, im Elternhaus, in der Dorfstraße, da war nicht allein die Seele zu Hause, sondern auch der Geist. Hier war alles erbgewachsen, wirklich und gesund, breit und schön. Der Sturm, die Gewitternacht, das Pflügen und Säen, die heiße Unterhaltung mit den Eltern über Welt und Gott. Hier war er bewegten Herzens mittendrin, und seine Seele war voller Gesichter und scheuer Verschwiegenheit. Und schon jetzt stieß er als Abiturient und später dann als Schriftsteller die Bilder und Gedankeninhalte römischer und griechischer Literatur und die bürgerlich gelehrte Bildung von sich, denn er meinte, auf eigenen Füßen stehen zu können. Er war mit den ernstesten und mit den muntersten Lebensgeschichten seines Heimatdorfes vertraut, war ein stiller, aber wacher Beobachter dieser Lebensdinge und konnte somit nie und nirgends eine Verbindung zwischen seinem wirklichen und natürlichen Gefühlskreis und Gedankenkreis der Schule finden. Mit seiner Seele und seiner Liebe war er im Dorfbereich geblieben. Nur daraus wird der Irrweg verständlich, darauf er sich nach seiner Schulzeit begab. Frenzens idealistische Auffassung von Welt und Menschen nach war der Pastor der erste Mann im Dorf. Von seiner Geburt her lag das Suchen und die Beziehung zu Ewigen in seiner Natur. Seine Gedanken umliefen immer wieder ruhelos die letzten Dinge und Frenzen glaubte, dass ihm bei diesem Suchen der Beruf des Geistlichen helfen würde. Ein schlimmer und trauriger Irrtum sollte diese Berufswahl werden. Er wollte dem Leben nachspüren, so wie die Pastore in der Bibel suchen und die Bauern zu ihren Feldern und zu ihrem Vieh gehen und die Frauen in ihrem Hausrat kramen, so wollte er in Seelen und Leben suchen. Ich konnte nicht wissen, so schrieb er, dass meine fantastische und blutvolle Natur, meine natürliche freie Freude an allen sinnlichen Gütern und Gaben der Welt, kurz meine Künstlernatur, weder mit der Kirchenlehre, auch der freiesten nicht, noch mit der sittlichen Enge, die das Amt auferlegt, jemals im Frieden würde leben können. Unerfahren mit mir selbst und mit der Welt, dachte ich, wie ich belehrt worden war, dass meine Natur wie die aller Menschen sündig wäre, und ich hatte bei mir selbst den heiligen Entschluss gefasst, dass ich diese Sündigkeit unterdrücken wollte, soweit es wegen Gottes, meiner selbst und des Amtes nötig wäre. O, ich wollte ein tüchtiger Pastor werden, ja, ein einzigartiger. Ich, so meinte ich, begriff die Menschen tief und innig, und ich könnte ein starker Rater und Helfer der Seelen sein. Ich traute mir große Dinge zu, ich wollte der erste Prediger des Landes werden und das ganze Volk zu Gott emporrufen. Und so wurde Gustav Frenssen Student in Tübingen und in Berlin. Mit ihm aber gingen dorthin die Heimat, die Träume und das in Husum begonnene Dichten, ohne aber schon jetzt deutliche Formen zu gewinnen. Er belegte Vorlesungen, aber was die Professoren sagten, ging an ihm vorbei, interessierte ihn nicht. Seine künstlerische Natur widersetzte sich aufs Neue heftigste theologischer Wissenschaft. Er brauche keine Kirchenlehre, denn er habe Religion. Diese seine Religion sei ihm eine natürliche Freude an einem schönen, ernsten Naturbild, das ins Erhabene, ins Ewige gehoben ist. Nicht aus Zeitungen, Büchern oder Kirchenlehren habe er seinen religiösen Glauben geholt, sondern aus seinem Blut. Für ihn bedeutete Religion etwas Starkes, denn es gäbe in seinem Heimatland keinen Menschen, in dessen Leben und Tun die Religion nicht etwas Großes bedeutet. Wohlverstanden, schrieb er, nicht irgendwelche Dogmatik, sondern die alte, vom Erbe der Väter her, vom Heidentum her, dogmenlose Religion. Die Religion, die Beziehung des Menschen zum Ewigen, ist ein Naturding wie Meer, Sonne, Wind und Wolken. Die Historie schafft uns keine Religion, die gegenwärtige menschliche Seele tut es. Damit bekenne ich, dass ich von der modernen Theologie ganz und gar getrennt bin, ja, dass ich in ihren Augen überhaupt nicht mehr ein Christ bin. Und so hat Gustav Frenssen ohne Liebe, aber mit großer Gewalt für das Examen gearbeitet, hat er ohne welche Neigung Dogmatik, Symbolik, Kirchengeschichte und Exegese getrieben. Ich hätte, so schrieb er ebenso gut, und gern eine andere religiöse Konstruktion irgendeines fremden Volkes studieren können. Denn die, mit welcher ich mich abmühte, war meiner Natur völlig fremd. Trotzdem bestand ich das Examen. Durch Erlernen vieler meist törichter Dinge, die mit Religion wenig, mit Menschenleben nichts zu tun hatten, war ich zum Predigtamt befähigt. Dass ich nichts war, als ein schwerblütiges, leidenschaftliches, alle Regeln der Kirche und der Sitte durchbrechendes Naturkind, war mir noch nicht bewusst. Und er stellt die Frage, wo gibt es eine Stelle auf der Welt für eine solche Natur? Und es gab diese Stelle. Es gab sie in Henstedt und später in Hemme, in zwei kleinen Dörfern Dithmarschens. Als er sein Pastorenamt antritt, liest er am Anfang sehr viel, um die Kirchenlehre zu verstehen. Aber bald legt er die Bücher wieder weg. Nicht, wie er schrieb, weil sie, wie es bei Paulus heißt, höher waren als meine Fernung. Das hätte ich mir gern gefallen lassen. Sondern, weil sie tiefer standen als meine Vernunft. Weil sie unvernünftig, unsinnig waren. Wie wissenfeindlich, wie eng, wie töricht, wie unklar sie sind. Und vor allem, wie leer aller Begeisterung, allem hohen Geistes. Und da steht er auf der Kanzel der kleinen Dorfkirche und sagt in seiner Predigt, dass es ihm fernläge, der Gemeinde etwas vorzuschreiben, sie durch seine Worte zu bereden oder gar zu bedrücken. Sie müssten es selbst wissen und erkennen, sie wären ebenso klug wie er, ja, zu einem großen Teil viel klüger und machten auch dieselben Erfahrungen. Nur was in seinen Worten ihren eigenen Seelen, die ja ernst genug wären, als wahr und richtig erschienen, das sollten sie annehmen. Sollten sie annehmen, wie das Land den Samen annimmt, der für das Land passt. Und sollten es zur Blüte bringen. Und da ringt er mit sich und seinem Amt. Und er meint, dass es nicht nötig sei zu wissen, wo Gott wohnt, dass es aber nötig sei, dass das Herz brenne um Gott. Und solche Leute, die Feuer in sich haben, gehörten auf die Kanzel, meinte er. Dieses brennende Herz wollte von Gott Liebe und Treue, schweren Sterben und schönen Tod erzählen, und er wollte von der Kanzel die Herzen anrühren, dass es so etwas Schönes und Großes gibt. Er, der unterwegs war nach einem neuen Glauben, nach einem höheren Weltgefühl, wollte brennenden Herzens diesen neuen Glauben und dieses höhere Weltgefühl von der Kanzel künden. Ich lebe im Strom des flutenden, leuchtenden Alls. Ich ahne und fühle, dass in uns und um uns ein neuer Mythos, ein höherer Glaube von kosmischer Weite im Werden ist. Und er erkannte, dass der Amtsrock das nicht mehr zu löschende Feuer mehr und mehr zudeckte und sein Leben in diesen besten Jahren seines Menschseins leer und zwecklos wurde. Im Kampf seiner Natur, seines Wesens, mit der Erkenntnis, dass er zu diesem Amt nicht passe, weil er heidnisch natürlich denke und nicht von seinem leidenschaftlich sinnlichem Wesen befreit werden wollte, denn er meinte, seine Seele sei die gesunde und rechte, und es ist besser im Volksstimme, wenn alle Menschen seine Natur hätten. Und er meinte, wir müssten mehr blutvolles Heidentum haben. Er untersucht und stellt fest, was in der Bibel Wert für ihn hat. Und da bleibt nur die Persönlichkeit Jesu Christi, die er als die rein menschliche verehrt, die er sich nach seinem heidnischen Blut zurechtbiegt, die er als einen menschlichen Philosophen anerkennt, gleich wie Giordano Bruno, Spinoza, Kant und Hegel. Und schon als Junge habe er erfahren, dass durch die enge hölzerne Glaubenslehre alle natürlichen Neigungen zum Heiland verdorben würden und junge Menschen unfähig machte, ihn zu begegnen, weil er Jesus als ein Stück Natur sah, wollte er mit seiner Liebe zur Natur, als ein Stück Natur den Heiland nehmen, wollte ihn einreihen in das Blut des Menschengeschlechts, in den Weg der Menschengeschichte. Er versuchte, die germanische Seele mit dem Heiland zu vereinen, denn er meinte, dass diese Vereinigung zu einer Religion deutschen Gemütes werden könnte. Ein schwerer Irrtum, den er später korrigierte. Und da er hier als ein Ketzer aus Europas Religion auf der Kanzel steht, wird er zuweilen mit Entsetzen von der Erkenntnis gepackt, dass er auf keinen Fall noch Pastor sein darf, dass er zu diesem Amt nicht tauge, dass er viel zu weltlich dazu sei, in Gedanken und auch im Leben. Wohl sei er fromm, aber er habe das Gefühl, wenn er mit anderen Predigern rede, dass seine Frömmigkeit heißer sei als die ihre. Seine Frömmigkeit sei anders als die ihre und er verstehe unter heilig etwas ganz anderes als sie. Seine Frömmigkeit läge auf einer tieferen, breiteren Stufe. Sie sei tiefer in die ganze Natur hineingebettet. Alles sei ihm fromm, was Leben, Feuer, Wachsen und Streben, Freiheit und Tapferkeit ist. Kurz, er habe seine eigene Frömmigkeit und er führe sein eigenes Leben, geboren aus der Väterblut. Aber noch ist er unsicher in allem, weil keiner so ist wie er. Und noch wagte er nicht, es zu sagen. Aber er war dabei, sich am eigenen Feuer zu Tode zu brennen. Und so wird ihm das Predigtmachen ein künstliches, mühsames Gedankenrein. Und als er dann eines Abends ganz allein im Pastorat von Hemme sitzt, da dämmert es in ihm und er erkennt seinen Irrtum, dass die Religion in dem Gewand, in dem andere sie gehabt haben und noch haben, nie die seine sein könnte. Und da ringt er in der Nacht mit seinem Gott, und in seiner großen Not fleht er ihn an. Sieh, es kann nicht sein, dass ich einige deiner Werke liebe und andere hasse. Ich liebe alle deine Werke, von dem ungeheuren Wunder deiner Welten bis zu der Spinne, die über meine Hand läuft. Alle, ob sie gut oder böse sind. Ich liebe sie mit heißer Glut. Ich umspiele und umflamme sie mit meinen Augen. Darum bitte ich dich, lass mich so, wie ich bin, so wie meine Eltern mich gezeugt haben. Bist nicht du es, der mich gemacht hat? Sollte es dir geschehen, dass du mich nicht brauchen kannst, wie du mich hast werden lassen, reiße nichts aus meinem Garten, so wild er auch ist. Sieh, er würde wohlgeordnet, aber er würde ärmer werden, er würde weniger bunt sein. Du aber liebst das Bunte, deine Werke reden von deiner wonnigen Freude am Dingen und Farben. Du liebst auch das Ungeordnete, wenn es nur nicht schmutzig ist. Es ist keine Stelle in mir, die schmutzig ist. Grabe um mich, forme mich, bedränge mich, aber lass es alles wachsen. Denn siehe, so wie ich bin, so liebe ich dich. Ich liebe dich mit Feuersgluten. Ich fürchte, ich würde dich weniger lieben, wenn ich anders wäre, wenn ich so würde, was die Menschen gut und fromm nennen. Er findet nun, dass es besser ist, das Amt zu verlassen, dagegen er ein schlechtes Gewissen habe. Seine Frömmigkeit ist nicht die, die die Kirche meint und will, auch nicht die, welche das Kirchspiel bei ihm anzunehmen durchaus das Recht hat. Ich habe gegen die Kirchenlehre, die ich doch eigentlich predigen soll, zu viel auf dem Herzen, dass ich nicht länger bei ihr im Dienst sein kann. Ich glaube, dass es richtig wäre, wenn ich ginge. Ich fürchte, dass die Kirche mich sonst in ihre Enge gefangen nimmt. Ich möchte mit freien, forschenden Augen den Zustand meines Volkes kennenlernen. In dieser großen, unruhigen Zeit und sehen, was man tut und tun kann, ihm hindurch zu helfen. Ich will alle Kraft, Zeit und Interesse haben, um, was in mir ist, in Freiheit frei hervorbringen zu können. Und so verlässt er nach 9 Jahren, darin er als treuer Seelsorger gewirkt und die Menschen betreut hatte, von ihnen geliebt und verehrt wurde, sein priesterliches Amt. Der Abschied vom Kirchspiel und von den vielen guten, mühsam und tapfer durchs Leben gehenden Menschen und von der Kirche mit ihrem ehrwürdigen Inneren, mit dem Wappen der alten Familien am Gestühl, vom Kirchhof und vom alten strohgedeckten Pastorat macht er sich nicht leicht. Gustav Frenzen verlässt Hemme über Meldorf und unterwegs dort, wo man nach Hemmingstedt hinuntersieht, verweilt er, sitzt lange am Wall und überdenkt. Dass sein Name, der einmal neben den Namen von Hebbel, Groth, Rabe und Storm stehen wird, wegen der wunderlichen Gabe, die in ihm ist, genannt werden wird. Und diese Gabe sei ein Geschenk der göttlichen Natur, die in seinen Vorfahren, in seinen Eltern schon gewirkt, aber nun an den Tag gekommen ist. Aber er überdenkt auch, dass keinerlei Grund zu irgendwelchem Stolz vorhanden ist, dass er viel mehr in Not und Sorgen sei, sein Leben in keiner Weise glänzend sein würde, dass er voller Unruhe sein würde, solange er lebe, weil in dieser Landschaft der Lebenstakt rascher und heftiger sei als der Takt des allgemeinen Menschenlebens. Er wollte aber seiner Natur vertrauen und sich durch nichts vom Wege abbringen lassen, den sie ihm weisen würde. Weder von irgendeinem Glauben der jetzigen Zeit, noch von Lockungen der großen Welt, die er ohnehin nicht brauche, da er die große Welt in sich trage. Und so kehrt Frenzen nach Barth zurück, kehrt zurück ins Elternhaus, darin nun die Seele des Künstlers Gustav Frenzen still, groß, breit und ruhig wird. Seine Seele wird wie ein Teich im stillen Wald, darin sich alles klar und rein spiegelt, was die Natur Blut nennt und die Kirche Sünde. Auf diesem Boden wächst nunmehr seine Kunst. Seine Kunst, die ihn neben Rabe und Theodor Storm zum großen deutschen Erzähler werden lässt. Aus der Tiefe seiner großen und weiten Seele, aus Geschehenem und Erlebtem geboren, entsteht seine Kunst, sich dabei wohlbewusst, dass ein Dichter nicht mit dem Fürsten gehen soll, auch nicht mit dem Volk, sondern dass ein Dichter allein gehen muss. Und so bekennt er als Dichter, alles aus sich allein hervorholen zu wollen, alles aus sich allein zuzutrauen. Und er bekennt, kann einer überhaupt etwas in der Kunst, so kann er alles. Ahnend, empfindend auch das, was kein Mensch gesehen hat und in keines Menschen Mund gewesen ist. Kunst ist ein wunderbares und rätselhaft erscheinendes, schön ordnendes Können auf jedem Gebiet menschlicher Möglichkeit und Fähigkeit. Kunst kann man gedanklich nicht fassen. Ihr Wesen muss immer ein Geheimnis bleiben. Ein Geheimnis, das hinter allem Leben steht. Wahre Kunst ist da, wo man vor dem Geheimnis der Schöpfung, dem ewigen Leben und der ewigen Schönheit nachzusinnen willenlos gezwungen wird. Und so wird Kunst und Religion bei Gustav Prinzen zu einer unlöslichen Einheit. Gott und Religion und Kunst ist bei Prinzen alles dasselbe. Es ist die feurige Liebe zu allem Schaffen und Geschaffenen. Kunst und Religion rühren an dem Schleier, der vor der Welt des Ewigen, ewig Schönen, vor dem Reich des Göttlichen steht. Und er schrieb, dass schon lange vorher seine Bücher da gewesen seien. Es ist unmöglich, hier in dieser Stunde auf ihre einzelnen Titel eingehen zu können. Sie alle waren die Gesichter und Grübeleien seiner Vorfahren. Sie liefen wie eine Kette durch die Zeit. Aber niemals wollte er in seinen Büchern jenes Gemeine, jenen Schmutz hineinbringen, den die Menschen in die Natur gebracht haben. Aber alles, was die Natur ins Leben gerufen, das wollte er einströmen lassen. Wohl sei die Natur wunderlich, wohl sei sie auch wild, aber niemals ist die Natur gemeint. Die Lebensnot des Poeten bestände darin, dass er als Naturkind aus größeren Tiefen der Natur hervorgegangen, im Inneren und oft auch im Äußeren Streit, immer aber gegen wissenschaftliche, wirtschaftliche, sittliche und religiöse Gewöhnung. Er findet seinen eigenen erdgebundenen Stil, sich selbst und andere belauschen, damit nichts farblos und unwahr wird. Und er findet eine Form, alles was nötig ist, auf die schlichteste und einfachste Weise zu sagen. Und dann, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Wie wollte ich, es brennte schon. In der Glaube der Nordmark zündete Prinzen ein Feuer an. Ein Feuer, das zu hoher Flamme auflodern sollte, sich gleich einem Flächenbrand ausbreitete und, wenn heute auch alles erloschen scheint, in verhaltener Glut weiterschwelt. Tiefes, immer brennendes, göttliches Feuer. So könnte man es mit seinen eigenen Worten bezeichnen. Und hier wird er zum Pflüger, zum unermüdlichen Saatbereiter. Er pflügt tief, sehr tief und stark und erreicht die Menschenherzen auf und lässt sie mitschwingen in einem neuen Glaubensgefühl voller Sehnsucht und Gebundenheit zum All. Und so wird Religion der mit der Schöpfung gegebene, geheimnisvolle seelische Zusammenklang mit dem All. So ist Religion die geheimnisvolle Bindung mit dem ewigen Allgrund. Seht, wir fühlen, dass die Schöpfung, das All ein Geheimnis hat, eine Tiefe, eine Seele, der eine erlebt ist in einer Stunde, da er vor der großen, ernsten, heiligen Natur stand, der andere, da er einen Gesang lauschte, der andere in einsamer Kammer. Es ist auch inhaltlich verschieden. Es ist in eine Leere nicht zu fassen, aber es ist da. Und wir fühlen alle, dass wir mit ihm verbunden sind, zu ihm gehören. Und das Streit mit dem Innersten und Tiefsten des Alls, dem Geheimnis des Alls, der Seele des Alls, dem Göttlichen zu haben, schlimm ist. Friede mit ihm, das Schönste im Leben. Aber wo ist die Seele des Alls? Wo ist das Göttliche? Ich sage, es ist ein Geheimnis, Es ist so heimlich, so völlig unsichtbar, obgleich seine Geschöpfe sichtbar geboren werden und sichtbar sterben, die Sonne sichtbar strahlt, Mond und Sterne scheinen, seine Donner hörbar lärmen, seine Berge unter Krachen bersten. Ist er so heimlich? Wo ist er? Wo nähert man sich ihn am nächsten? Ist er heimlich leise? Was ist denn in der Welt ein Gefühl, was tief, heimlich und leise ist? Was anders als die Tiefe der Menschenbrust selber? Was sonst? Sonst nichts. Und wenn wir um die ganze Erde wanderten und suchten und fragten nach einer Stelle, wo wir das Geheimnis des Alls am ehesten finden, und wenn wir zu den fernsten Sternen flögen, wir Menschen, wir kämen ohne Antwort zurück zu unserer eigenen Seele. Das ist die einzige Stätte, die über dieses heilige Geheimnis wahrsagt. Da hinein müssen wir fragen, wenn irgendwo, da finden wir Gott. Dort in dem tiefsten, heimlichsten Brunnen, den er geschaffen hat. In der menschlichen Seele, tief in der menschlichen Seele, da klopft das All. Und er ruft aus, o Wunder der Menschenseele, dass sie mit dem heiligen All verbunden ist. Wenn wir die zeitbedingten Tendenzen vom Glauben der Nordmark abschreiben, dann erstehen vor uns die wegweisenden Gedanken aus einem großen Glaubenskampf, den Gustav Frenzen tief in sich erlebte. Dann steht vor uns jene kämpferische Seele, die in die Irre gegangen war, die die Verliese der Theologie sprengte, die Fesseln christlicher Gottesvorstellungen abstreifte. Dann steht vor uns der Künder einer Religion, von der er meinte, dass es nicht nötig ist, sie beim Namen zu nennen. Dass sie da ist in der Tiefe, dass sie aus den Augen, Taten und Gesetzen leuchtet, das sei genug. Künder einer Religion, dessen Leben voll von heidnischer Unordnung war, dessen Religion aber bewegtes Leben ist. Mit eigenen Augen hatte er Dinge der heidnischen Vorzeit gesehen, Dinge, die älter sind als Kirchen und Hausgerät, ja als die ältesten Bäume im Dorf. Er schrieb, dass er von frühester Kindheit die Menschen beobachtet hatte, was sie taten und dachten, und er habe dabei unwillkürlich den Tiefen ihrer Seelen nachgespürt. Mit diesem Beobachten und stummen Staunen darüber habe er seine Jugend hingebracht. Eine ungeborene Frömmigkeit habe tief in seinem Wesen gelegen, mit einer schönen Bildung, die durch Gelehrtheit nicht vernichtet werden konnte, denn Bildung sei unendlich mehr als Gelehrtheit. Habe er viele Begebenheiten vieler Menschen gesehen und erlebt. Und diese Menschen seien ihm wirklicher gewesen als das, was ihm selbst in seinem Leben geschehen sei. Mit großer Kunst habe er das Leben dieser Menschen aufgeschrieben. Dabei ist ihm um die eine einzige ungeheure Sache gegangen sei, ob der Glaube an das Gute der Herr unseres deutschen Gemütes bleibt oder ob die Ansicht derer dominiert, die nicht wissen, woher sie gekommen, die nicht wissen, wozu sie da sind und nicht wissen, wohin sie gehen. Er sprach von einem ererbten Unglauben. Er glaubte, dass heimliche Gewalten um uns und in uns sind, die in unser Leben eingreifen. Er wollte seiner eigenen Heidspur nachgehen und lieber eine Hütte im Sand am Heidweg bauen, als ein Nachtreten und Nachtbeten anderer Gedanken und Seelen. Im hilligen Leis stehen die Worte, weil der Untergrund unseres Lebens falsch ist, darum, weil wir kein rechtes Weltgefühl, keine rechte Religion haben. Uns fehlt ein guter und reiner Glaube. Ein Glaube, der vor uns herzieht. Ein Glaube, dem alle klugen und tapferen Menschen zustimmen. Da am Grund des Menschenlebens, am Glauben, da muss unsere Wiedergeburt anfangen. Sonst bleibt das Herz zerrissen. Und in der Glaube der Nordmark heißt es, wichtig sei, dass ein Mensch und dass ein Volk den Glauben erkenne, den es wirklich hat. Es muss im Leben der Menschen und im Leben eines Volkes alles wahr und echt sein. Nichts aber mehr als der Glaube. Als Pantheisten, als Atheisten, ja als bolschewistischen Gottlosen und herablassend als Heimatdichter, hatte man Gustav Frenzen bezeichnet. Er, der die uns Menschen geheimnisvolle, unerklärliche kosmische Macht und Kraft, die Weltseele, die das Weltall und alles Leben, auch des Menschen in sich hat, als göttlich benannte. Er, der die Ehrfurcht um das Erschauern vor dieser Weltseele als die Tugend wahrhafter Menschen bezeichnet hat. Die Zahl der Sterne, der Welten geht weit über Menschenzählen hinaus, schrieb er. Und was sollte dort sein, wo keine Sterne und Welten mehr wären? Und der Kosmos, die Weltkraft, die Weltseele ist ein einheitliches Wesen. Und dieses Wesen ist dem Menschengeist völlig unfassbar. Doch kann der Mensch das erkennen, dass im Wesen des Weltalls, der Weltseele, ewige Unruhe ist. Ein Wallen, Wirken und Drängen. Das alles immer im Fluss. Das Weltall ist sowohl überwältigend wie unerklärlich für den Menschengeist. In seiner Größe wie in seinem Wesen. Und der Mensch in dies ungeheure Wunder, eingespannt in dies ungeheure Brausen mit eingesungen und mitsingen, und ist ja nicht schaudern und staunen, ehrfurchtsvoll und anbetend, so ist er ein Blöder oder ein Narr. Wie das All, die Schöpfung immer im Wandel in sich und aus sich, in und aus ihrem tiefsten Tiefen immer neu sich selber gebiert. So ist auch der Glaube in immerwährender Bewegung. Ein neuer Glaube? Nein, kein neuer Glaube. Im Gegenteil, der älteste unser Glaube von Uralters her, jener altgermanische Glaube unserer Vorväter, jener versunkene Glaube der Edda, hatte den Kern dieses Glaubens mit vielen Gestalten und Legenden umrankt. Der Christliche hatte ihn verdeckt und verschüttet. Er war immer da, aber er schlief. Der frische Wind der letzten Jahrhunderte hat ihn allmählich freigelegt. Der Sturmwind hat ihn wach gemacht und der Wirbelwind hat ihn auf die Füße gestellt. Aber ist dieser unser Glaube nicht heidnisch? Sind wir Heiden? Neuheiden? Nun, warum nicht? Ist das etwa ein Schimpfwort? Oder sind unsere Vorfahren, deren Asche in den Hünengräbern liegt und um sie herum in den schwarzen Tonkrügen, welche alle Heiden gewesen sind, sind das Untermenschen gewesen? Und so fast alle Edlen der Menschheit, bis auf diese Tage, auch die aller nordischen Völker, sie waren alle fromm und hatten einen tiefen Glauben. Und so haben auch wir diesen unseren Glauben tief, tief geborgen im Urgrund des Alls. Denn wie das All die Schöpfung immer im Wandel in sich und aus sich, in und aus ihrem tiefsten Tiefen immer neu sich selber gebiert, so auch der Mensch, das Wesen in ihm. Meine Seele nahmst du von deinem Herd. ließe sie sprühen und glühen ihrer Tage wert, hat sie das ihre vollbracht in des Lebens funkelnder Nacht, fällt sie zurück auf den Schein, leuchtet in Ewigkeit. Als Gustav Frenssen am 11. April 1945 in seinem Geburtshaus im Bald für immer die Augen schloss und nach seinem Wunsch nicht auf dem Kirchhof, sondern auf dem Wodansberg, dort, wo ihm die Heimat zu Füßen lag, seine letzte Ruhestätte fand. Da mag die große Aufgabe, der sich gestellt hatte, unerfüllt mit zu Grabe getragen worden sein. Aber hatte er nicht eins geschrieben, dass der Gegenstand seines Glaubens seine reine Seele sei, die nach dem Tode zu höheren Energien fortgetragen und nach Immanuel Kant das unvollkommene Gute nicht unvollendet bleiben wird. Ein Wunder, wie er schrieb. Aber hinter allen Wundern stehe das Wunder eines höheren, eines absoluten Lebens. Er hatte geschrieben, so wenig der Stein vom Leben der Pflanze und die Pflanze vom Leben des Tieres und das Tier vom Leben des Menschen weiß, so wenig wissen wir vom zukünftigen, vom ewigen Leben. Wir wissen und verstehen nichts davon, aber wir glauben daran. Meine lieben Freunde, sollten Sie einmal das Frenssenhaus im Bad besuchen, liebevoll behütet und gepflegt, und dann wieder heraustreten aus der grünen Tür der Blanc d'Oeur, dann werden unsichtbar der Dichter und seine unvergessene liebe Frau Anna Sie durch den Garten bis zur Dorfstraße begleiten. Dann werden Sie wissen, dass die bescheidenen Räume des Hauses unendlich viel größer sind. Sie sollen aber auch wissen, wer das Armenhaus in Bahl gebaut hat. Und Sie sollen die Kinder fragen, wer ihnen den schönen Sportplatz geschenkt, wer die silberne Krone gestiftet hat, die der König des Kinderfestes alljährlich trägt. Sie sollen wissen, was es mit dem Kriegerdenkmal auf sich hat und wer nach dem Ersten Weltkrieg ganz allein die Kinderpflege eines ganzen Kreises finanzierte. Und sie sollen wissen, dass Gustav Frenssen seinem Heimatdorf die Chronik vom Ballet des Rhythmus schenkte. Eine der schönsten Kirchspielchroniken, die wir in Deutschland besitzen. Was er seinem Dorfe war, das wollte er auch seinem Volk sein. Und er sagt ihnen noch beim Abschied, und Frau Anna nickt ihm zu, meine Gabe, von der Natur mir geschenkt, war ein schlichter Geist, aber eine bilderreiche Seele und ein verzweifelter Wille, meinem Volke zu dienen. Ich hatte mich in der Jugend eifrig umgesehen, ob ich eine andere Gabe hätte, aber ich hatte nur diese. Und so habe ich ihm, meinem Volk, diese Gabe dargebracht. Denn wozu ist der Dichter anders da, als neben dem Zug seines Volkes einherzustapfen und ihm Weg und Willen zuzumurmeln. Als Rainer Maria Rilke von seiner Gönnerin Katharina Kippenberg auf das Buch Jörn Uhl aufmerksam gemacht wurde, Rilke das Buch gelesen hatte, schrieb er in Würdigung des Verfassers zurück: Gustav Frenssen, den man in sehr bedrängter Stunde fragen darf. Freunde, fragen auch wir ihn, den Dichter der Nordmark, in unseren bedrängten Stunden.